Am 4. Juli legte die Delegation der koreanischen Studenten in Japan unter Leitung von Kim Chol-ho an den Bronzestatuen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansudae die Blumensträuße nieder und verbeugte sich davor.